1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt, ich habe aufgegeben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die das sagen, die sich aufgegeben haben, zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung, eines schweren Schicksalsschlages, einer Sucht oder einfach aufgrund zahlloser Misserfolge. Oder auch gerne mit Leuten, die es aufgegeben haben, einen Partner zu finden oder von ihren Schulden runterzukommen oder ganz einfach glücklich zu werden. Die sagen, ich werde nicht mehr glücklich, ich habe so viel versucht, ich schaffe es einfach nicht mehr, ich habe so viele Jahre gewartet, es geht nicht. Ich habe aufgegeben, das ist unser Thema heute Nacht, und wenn ihr über euch, aus welchen Gründen auch immer, das sagt und gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50, die Nummer, oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist Caro. Und Caro ist 19. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Caro. Oh Gott. Oh Gott, jetzt geht's los. Ja. Jetzt sind wir beiden dran, Caro. Und ja. du hast zu diesem doch durchaus ernsten Thema angerufen. Ich habe aufgegeben. Warum? Ja, klar. Ach, ich habe Panikattacken, Depressionen und Borderline und immer. Ja, also wir erklären mal, Borderline ist eine psychische Erkrankung. Vielleicht erklärst du es, wenn du es besser kannst als Borderline, ich. Borderline heißt eigentlich an die Grenze gehen von allen möglichen Sachen. Es gibt unterschiedliche Sachen. Ich mache das leider mit Schneiden. Mit Schneiden? Ja. Hast und noch? Ich habe... Ja, das reicht. Also ich habe das 2 Jahre lang nicht gemacht und jetzt fange ich halt wieder an, und bei mir geht das halt ganz extrem jetzt los. Also ich habe ganz starke Depressionen, dass ich halt Suizidgedanken habe, Suizidhandlungen hatte. Mhm. Und das heißt, du hast es schon einige Male versucht, dir das Leben zu nehmen? 4-mal. 4-mal schon, mit deinen 19 Jahren? Wie hast du das denn jeweils versucht? Immer mit Überdosentabletten. Und wer hat dich dann gerettet und gefunden? Rettungswagen, Polizei, Tür eingetreten oder Freunde haben die Polizei gerufen. Das habe ich nicht verstanden. Wer hat denn die Polizei und den Rettungswagen alarmiert? Also oft war das so, dass meine Freunde, wenn ich nicht ans Handy rangehe, dann kriegen die gleich Panik und wissen eigentlich schon, dass was passiert. Und die haben dann Polizei angerufen, wollten nach mir gucken, und die Polizei macht das eigentlich nicht. Ja. Aber dann meinten die ja, wir gucken, weil meine Freundin 200 Kilometer weg war. Es war einmal das Krasseste. Wann war denn der letzte Versuch? Vor 5 Wochen. Bist du traurig, dass man dich gerettet hat? Ich bin total sauer. Du wärst lieber tot? Ja. Ja. Ich sag's nochmal, du bist 19 Jahre erst alt. Seit wann wärst du denn lieber tot? Seit welchem Alter? Das glaube ich schon von klein auf an. Also immer. Also mir wurde erzählt, ich habe mich auch von klein auf an immer selbst verletzt und so. Von klein auf, also als Kind schon? Ja. Was hast denn du für ein Elternhaus gehabt oder immer noch? Also ich bin mit 14 von zu Hause ausgezogen. Also ein problematisches Elternhaus. Ja, ich habe einen Erzeuger, ich bin nicht gewollt gewesen, aber naja, bin jetzt ja doch da. Erst habe ich gar nicht verstanden, bevor du gesagt hast, ich bin nicht gewollt gewesen, was hast du da gesagt? Ein Erzeuger, ich habe einen Erzeuger. Ach, du hast einen Erzeuger und bist nicht gewollt gewesen. Genau, also, dann habe ich noch einen Stiefvater, mit dem habe ich ganz guten Kontakt. Und eine Mutter, leider. Oh, leider, also eine leibliche Mutter, leider. Ja. Warum leider? Weil sie immer, wenn es kritisch wird, wenn es mir nicht gut geht, dann für mich, also sie sagt dann immer, ja, du musst zusehen, wie du selber klarkommst, und dann muss ich zusehen. Also Ich kenne es nicht anders und irgendwie ist es, das tut einem auch weh. Na sicher. Du bist mit 14 von zu Hause weg, dann in ein Heim. In eine Pflegefamilie. Ach so. Und dann ins Kinder- und Jugendschutzhaus, dann wieder Pflegefamilie, Kinder- und Jugendschutzhaus, Mädchenwohngruppe und dann zu Bekannten. Hin und her, hin und her und hin und her. Und heute, genau. Heute lebst du alleine. Ja. Hast du Berufs- oder einen Schulabschluss? Nee. Hab ich nicht geschafft. Was machst du so den ganzen langen lieben Tag? Ja, ich habe halt Depressionen und ich muss jeden Tag zu meiner Hausärztin. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Warum jeden Tag? Weil wenn ich nicht hinkomme oder mich nicht melde, dann ruft die Polizei, weil ich ja suizidgefährdet bin. Ach so, wie geht denn das? Dann gehst du da einmal hin und sagst, hallo, ich bin da und dann gehst du wieder? Die nimmt sich Zeit mit mir, weil Psychologen und so, die wollen mich nicht. Ich bin zu instabil, ich muss in die Klinik oder sollte. Ach, und die Hausärztin nimmt sich Zeit und dann kannst du jeden Tag mit der ein bisschen reden? Ja. Das ist ja nett und toll. Die ist echt toll. Das ist ja schon Lichtblick, wenn man so finst, in so einer finsteren Welt lebt und man trifft so einen netten Menschen, das ist ja schon toll. Oder? Naja, doch, das musste dir ja nicht. Ich nehme mich viele Zeit für mich, aber trotzdem, ich sehe das nicht. Also wenn ich diese starken Depressionen habe, ist mir alles egal. Ich habe auch einen Freund und ich weiß gar nicht, der guckt vielleicht gerade zu, der hat mir heute gesagt, heute ist Domian, und da meinte er aus Spaß, und er ruft doch an, und meinte, nee. Du hast einen Freund, wie lange schon? Ja, seit August letztes Jahr. Ist ja für den Freund wahrscheinlich auch schwierig, wenn du immer so traurig bist. Und wie? Wir sehen uns aber auch nicht oft. Wie oft seht ihr euch denn? Wie es uns gerade passt, also wie es mir geht, wie er arbeiten muss, also selten. Also einmal im Monat? Einmal in die Woche? Einmal im Monat kommt dann, ja. Ah ja, das ist nicht so viel. Zweimal und hast du, hast du Freundinnen? Ja, ich habe eine beste Freundin und bei der habe ich nach der Klinik, nach dem letzten Klinikaufenthalt jetzt 3 Wochen gewohnt, bis heute. Ah ja, das sind ja auch die Freunde, die dann die Polizei oder den Krankenwagen anrufen, wenn sie dich nicht erreichen, ne? Zum Beispiel, ja. Du sagst, du warst in eine Klinik schon. Das hat dir aber dann offensichtlich nicht viel gebracht. Nee. Das ist zum Kotzen gewesen. Würdest du sagen, das war gar nichts? Nee. Wie lange warst du denn da in der Klinik? Unterschiedlich. Das längste war 6 Wochen mit richterlichem Beschluss. Und wie oft warst du schon in einer Klinik? 7-mal. 7-mal schon? Und du würdest sagen, 7-mal hat es nichts gebracht? Nee. Hat überhaupt irgendwas mal ein bisschen was gebracht? Ich bin der Meinung, nein. Also ich weiß auch nicht. Ich weiß, wie geht's weiter? Wie soll ich weiterleben? Ich frage mich das halt irgendwie jeden Tag und wenn mir jemand sagt, kann ich dir irgendwie helfen, dann sage ich, ja, wie? Man kann mir nicht helfen. Das Einzige, was ich wissen will, ist, wann hört das alles auf? Ist natürlich auch ein krasser Satz, man kann mir nicht helfen. Dadurch lässt du dir auch nicht helfen, wenn du von vornherein sagst, man kann mir nicht helfen. Weißt du doch überhaupt nicht. Du hast bisher ein paar... Ich habe schon viel Nur gut, du hast negative Erfahrungen gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass ein Mann dir generell nicht helfen kann. Du hast bisher vielleicht Pech gehabt in den Konstellationen, in die du da reingeraten bist. Aber ich habe von 4 auf an immer Therapien, Kinesiologen, Homöopathen, Heilpraktiker, Psychologen, Psychotherapeuten, Pädagogen, Sozialtherapeuten, bla bla bla. Ich möchte mal auf diese Hausärztin zurückkommen. Wenn du dann bei dir warst, täglich, geht es dir dann ein bisschen besser? Mal ja, mal nein, es kommt drauf an. Wie lange redest du mit der? Eigentlich ist nur 10 Minuten geplant, aber wir machen immer 20, 30 Minuten. Und dann kommt es drauf an, wie es mir geht und ob ich dann gehen darf oder nicht, weil sonst kriege ich noch Diazepam mit Infusion. Ja. Beruhigungsmittel. Ja, weiß ich. Wenn du alles so schrecklich findest, warum hast du dann überhaupt einen Freund? Das frage ich mich auch manchmal. Es ist ja, wie gesagt, nichts Ganzes und nichts Halbes. Wird er sich auch nicht freuen, wenn er das jetzt hört? Ich hoffe, er guckt's nicht. Ja. Gibt es irgendwas in deinem Leben, auf das du dich freust, was du schön findest? Also, leider, ja. Leider? Was denn? Erzähl mir. Von meiner Freundin die Kinder. Ah. Die haben mich ganz doll ins Herz geschlossen und ich denke oft drüber nach, was ist, wenn ich nicht mehr da bin. Wie alt sind denn die Kinder? Die werden 3 und 7. Da hängt dein Herz dran. Ja. Weißt du, ich finde, wenn an einer einzigen Sache auf der Welt das Herz hängt, darf man die Welt nicht verlassen. Ja, ich kann nicht mehr. Wenn du das deiner Ärztin sagst, was sagt die? Die weiß das. Was sagt die denn dann? Was soll sie sagen? Die kann mir nicht helfen. Nee, du sag nicht immer, die kann mir nicht helfen. Was sagt sie denn? Ja, mir wird aber auch oft gesagt, man kann mir nicht helfen. Nee, sag, ich habe jetzt nicht, was sagt denn die Ärztin, wenn du so sprichst? Die sagt bestimmt nicht zu dir, ihnen kann nicht geholfen werden. Die tut's nicht. Ja, okay, gut. Die sagt bestimmt nicht, Caro, dir kann man nicht mehr helfen. Sie weiß auch nicht mehr weiter. Das Einzige, was sie jetzt machen kann, ist für mich da sein. Mehr kann sie nicht tun. Finde ich schon viel. Finde ich schon toll. Das heißt, du machst gerade die Erfahrung, dass du da einen sehr netten Menschen hast, der dir sehr zugetan ist. Eine Fachfrau, eine Ärztin. Die verdient mit dir kein Geld. Das macht die alles, weil die ein gutes Herz hat und die dich mag. Finde ich in deinem Leben schon mal einen sehr tollen, positiven Punkt. Den zweiten tollen, positiven Punkt in deinem Leben finde ich die Kinder von deiner Freundin. Das sind ja Sonnenstrahlen in deinem Leben. Ja. Ja. Was meinst du, wie traurig die wären? Offensichtlich hast du die so lieb, das merken die ja. Ja. Und was meinst du, wie traurig die wären, wenn du weg wärst? Manchmal, wenn die im Bett liegen, ich habe ja, also eigentlich wohne ich noch bei dir, ich bin nur halt das erste Mal wieder zu Hause. Das ist mir zu viel Stress gewesen heute. Mhm. Wenn die im Bett liegen und ich schlafe, und dann denke ich immer, oh Gott, warum haben die mich lieb? Warum lieben die Kinder mich? Sei doch froh und glücklich, dass dich jemand liebt. Guck mal, da sind ja mehrere Menschen, die dich lieb haben. Dein Freund, der trotz allem bei dir ist, es ist für den eine schwierige Sache. Da ist die Ärztin und die Kinder. Und deine Freundin wahrscheinlich auch. Also es sind doch mehrere da, ich weiß das auch. So, aber so warum? Weil du ein toller Typ bist wahrscheinlich, ein tolles Mädchen bist. Ich finde es so finster um dich herum überhaupt nicht. Das redest du dir auch sehr ein. Ich frage mich halt, wann hört das auf? Das ist so, das zieht so an den Kräften. Wann ist das zu Ende? Was ist zu Ende? Mit den Depressionen und Panikattacken, mhm, gerade eben, wo, mhm, ihr noch nicht angerufen habt. Boah, ich hab gedacht, ich werde sterben hier. Mhm. Kriegst du denn etwas gegen Depressionen? Nimmst du da Ich soll Sertralin nehmen, aber das hilft nicht. Ja, es gibt ja noch viele andere Mittel. Ja, so schaffst du so. Weißt du, Depressionen ist eine Krankheit, die man heutzutage mit guten Medikamenten schon sehr, sehr gut in den Griff kriegen kann. Hast du so eine heimliche Sehnsucht vielleicht auch nach einem eigenen Kind irgendwann? Diskutiere ich oft mit meinem Freund. Sag mir mal, was du denkst. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Sag mir mal, ob du da Lust dran hättest und Spaß und Sehnsucht nach hast. Jein. Na, ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja und nein. Wenn du die Kinder von deiner Freundin magst, könnte ich meine Seele verwetten, dass du für dein Kind alles auf der Welt machen würdest. Hm. Und dass dein Kind vielleicht auch eine tolle Therapie für dich wäre. Dass es dir sehr gut ginge. Aber erstmal muss es dir ein bisschen gut gehen, ehe du so ein Projekt, sage ich jetzt mal, angehst. Caro, ich finde, dass dein Leben noch lange nicht zu Ende sein darf. Du bist für mich alles andere als eine finstere junge Frau. Du bist angeschlagen und ich respektiere das auch. Du hast viel Scheiße erlebt, das glaube ich auch. Und viele Niederlagen. Aber da ist noch eine ganze, ganze, ganze Menge, was leben will in dir und was Spaß am Leben hat. Und du bist ein Mensch, den man lieb haben kann, das mag ich. Tja. Ja. Und da muss alles unternommen werden, auch wenn schon so viel schiefgelaufen ist. Es muss alles unternommen werden, dass du mehr auf die Füße kommst. Aber da musst du auch ein bisschen Willen zeigen. Du darfst nicht immer sagen, man kann mir nicht mehr helfen. Aber ich habe schon so viel Scheiße durchgemacht. Ich weiß nicht weiter. Egal. Weißt du, wenn man ganz viel Scheiße hinter sich hat, muss man sagen, und trotz allem, ich schaff das. Was meinst du, was du für eine tolle und starke Frau sein wirst, wenn du das hinter dir hast? Weil du hast so viel, wenn. Ich sage, das wirst du schaffen. Weil du mit deinen 19 Jahren so viel schon erlebt hast. Du steckst doch die ganzen anderen 19-Jährigen zehnmal in die Tasche. So. Ich bin der von dir. Nein, mir kannst du das nicht einreden. Das kannst du mir nicht einreden. Ich bin überzeugt von dir. Bitte. Ja. Und mit wirklichem Herzen. Caro, pass auf. Jetzt wehr bitte nicht ab. Ich habe hier eine ganz tolle, nette, junge Psychologin im Hintergrund. Die hat mitgehört und hat alles genau registriert, was wir gerade gesprochen haben. Ich möchte, dass du mit ihr weitersprichst und dass sie dir noch ein paar sehr kompetente Ratschläge gibt, in welche Richtung du gehen sollst oder nochmal neu gehen sollst. Ja. Und dann möchte ich so gerne irgendwann nochmal mit dir sprechen und möchte erfahren, wie es dir ergangen ist. Versprichst du mir das, dass du dich nochmal meldest bei mir? Ich versuche es. Ja. Liebe Carol, jetzt legst du auf und du versprichst mir auch, dass du wieder rangehst, wenn die Anja, meine Psychologin, dich gleich anruft. Ja. Okay. Kopf hoch. Wir melden uns gleich. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer zu unserem Thema. Ich habe aufgegeben. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ja glauben, aufgeben zu müssen. So wie Caro das vielleicht auch gerade gesagt hat. Aber das kann ja vielfältige Ursachen haben. Das kann eine organische Erkrankung sein, es können viele Schicksalsschläge sein, es können auch Schulden sein, es kann auch Einsamkeit sein. Was auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Der nächste Anrufer ist... Die nächste Anruferin ist Jennifer, 24. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Jennifer. Hallo. So, du sagst auch, ich habe aufgegeben. Ja, ich war nicht sicher, ob ich überhaupt anrufen sollte, weil aufgeben ist so ein spezielles Wort für mich. Mhm. Also ein bisschen jetzt von mir zu erzählen. Ich habe eine Leukämieart, also ich leide an Krebs, an akuter lymphatischer Leukämie. Erklärst du uns das, was das genau für eine Erkrankung ist? Es gibt ja verschiedene Unterformen von der Leukämie. Mhm. Und ich habe halt die akute lymphatische Leukämie. Also Leukämie ist wahrscheinlich bekannt. Ja. Ja, diese Erkrankung, die du hast. Nur vorweg gefragt, wie lange hast du die schon? Ich habe die jetzt schon circa 5 Jahre. Ja. Weil akute lymphatische Leukämie trifft häufig halt, das wird auch abgetan als Kinderleukämie. Hab auch schon ganz oft zweimal Chemotherapie gemacht, A4 Blöcke. Mhm. War auch schon irgendwie als geheilt und so abgetan, sag ich jetzt mal einfach. Ja. Und dann gab es wieder einen Rückschlag. Genau. Ja. Und wie verläuft denn in der Regel diese Art der Leukämie? Schlecht. Also ohne Therapie führt die halt zum Tode. Ja. Es ist auch ganz schwierig, eine Knochenmarktransplantation irgendwie zu machen, weil es sofort abgestoßen wird, gerade bei dieser Form. Ah, das heißt, das hast du auch noch nicht gemacht? Nee. Nee. Das wird gar nicht bei mir angewandt, weil die Chancen da einfach positiv anzuschlagen sind einfach zu gering. Wann war deine letzte Chemotherapie? Meine letzte Chemo war letztes Jahr im Sommer. Und wie geht es dir heute? Mal so. Also im Moment geht es mir eher schlecht, weil ich auch so depressive Schübe jetzt habe. Mhm. Ich denke, das ist auch ganz klar, das gehört dazu. Ja, was macht außer diesen depressiven Schüben das Schlechtsein aus? Hat man da Schmerzen irgendwo? Ist man schlapp oder kraftlos? Ja, man ist schlapp. Ich habe, es läuft bei jedem anders. Ich habe halt ganz oft Fieberschübe, Krämpfe. Blutarmut habe ich teilweise. Also diese normalen Bilder oder ich erbreche halt auch Blut. Ach so. Ist nicht so toll. Aber es sind keine anderen Organe befallen. Es können andere Organe befallen werden, das ist bei mir aber nicht der Fall. Jetzt kämpfst du mit dieser Erkrankung seit 5 Jahren. Genau. Du sagst, ohne eine Behandlung hat man ganz schlechte Chancen, dass man stirbt. Du hast ja schon viele Behandlungen hinter dir. Wie sind deine was sagen die Ärzte? Im Moment sieht es einfach schlecht aus. Und jetzt, um auf das Thema einfach zurückzukommen, ich selber möchte nicht mehr eine Chemo machen. Ich möchte nicht mehr im Krankenhaus sein und ich möchte einfach nicht eingeschränkt sein. Ich lebe jetzt mein Leben, ich mache jetzt meine dritte Ausbildung zu Ende. Dritte Ausbildung? Genau. Das hast du alles während der Erkrankung gemacht? Genau. Was ist das jetzt gerade für eine Ausbildung? Eine Heilerziehung, Pflege. Ah ja. Genau, da bin ich jetzt im Endspurt und Aber wenn du sagst, du wirst keine weitere Chemotherapie machen, die Ärzte raten dir das, das nochmal zu machen? Man könnte es versuchen, wurde mir jetzt vor kurzem gesagt, aber wahrscheinlich stehen die Chancen 10 zu 100. Und diese 10%, natürlich ist es für andere, die das jetzt hören, und Krebs, mach doch dann, das ist so leicht gesagt, aber diese ganze Chemoprozedur zu machen, die ist war sehr schwer für dich. Das ist Hölle. Ja. Also für mich ist es Hölle. Was war Hölle? Kannst du vielleicht kurz erklären, was so schlimm ist? Ja, einfach diese Symptome, dass ich ständig gebrochen habe, dass ich Knochenschmerzen im Körper hatte, dass mein Umfeld auch darauf, wie es reagiert hat. Ich hatte immer das Bedürfnis, dann mein Umfeld zu beruhigen und zu sagen, es ist alles in Ordnung. Und ich habe auch einen gewissen Pegel aufgestellt, von wegen, ich überspiele alles. Ach, du musst und das fährt natürlich auch. Du musst es noch stark sein, damit du deine Umwelt nicht zu sehr verängstigst durch dein Schlechtgehen. Genau. Wie lange hat denn so ein Chemotherapieprozess angehalten? Es kommt drauf an, also 4 Blocks, das also ich hatte alle 2 Wochen bis alle 10 Tage immer eine Chemotherapie, vier bis 5 Monate. Ach du lieber. Und dann macht man erstmal Pause. Das ist ja eine irre lange Zeit jedes Mal. 4 bis 5 Monate ist jedes Mal ein halbes Jahr gewesen. Ja. Wenn du das jetzt nicht nochmal machst, heißt das, dass bedeutet, ich sterbe. Ja. Ja, aber das ist okay. Also das ist wirklich in Ordnung. Ich bin zwar jung, und ich hätte noch so viel vor, aber irgendwo habe ich da, mit Anführungsstrichen aufgegeben. Aber das ist in Ordnung. Also natürlich habe ich Angst vorm Tod und ich bin jetzt super glücklich in einer Beziehung und das ist alles so toll und natürlich möchte ich noch viel, viel mehr erleben. Und aber so ist es nun mal. Und das trifft jeden anders. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und ich habe nun mal das. Kannst du sagen, du bist erst 24 Jahre alt, wann so dieser Schalter umgelegt wurde, dass du das quasi akzeptiert hast, dass du bald sterben wirst? Anfang des Jahres. Ach so, erst doch in diesem Jahr. Genau, ja. Und vorher? Also es gab immer so Zeiten, wo ich das einfach so abgetan habe und gesagt habe, ja gut, dann ist es halt so. Aber so im Innern war das doch noch, nee. Aber jetzt? Ich gehe mir davon aus, dass du noch Eltern hast. Ja. Ja, und du sagst, du hast einen Freund, bist in einer Beziehung. Eine Freundin. Ja. Eine Freundin. Was sagen denn deine Lieben zu dieser Entscheidung, dass du nicht mehr in eine Chemotherapie gehen möchtest? Die verstehen es nicht. Entschuldigung, ich muss nochmal genau fragen, damit das klar ist. Diese Chemotherapie würde würde keine Heilung eventuell bewirken, sondern nur eine Lebensverlängerung. Genau. Was heißt nur? Also eine Lebensverlängerung. Ja. Und selbst das wäre noch nicht ganz klar. So sieht's aus. Also das, wie ich es richtig verstanden habe, wäre die Chance der Lebensverlängerung um vielleicht nochmal ein Jahr oder so, Stunde bei 10% ungefähr. Stimmt das? Genau. Ja, dann habe ich es richtig. Wenn nicht sogar noch weniger. Oder noch weniger. Die legen sich da nicht fest. Nee, klar. Ja. So, jetzt zu den Reaktionen deiner Lieben. Die verstehen das nicht. Die sagen, wir stehen dir ja bei und wir sind da und wir packen das. Aber das bin ich. Das sind nicht die. Und, okay, wenn Eltern vielleicht so reagieren, kann man noch verstehen. Aber deine Freundin, kannst du es ihr nicht vermitteln? Du hast es ja gerade sehr klar erklärt, warum. Ich möchte mit ihr immer darüber reden, aber ich glaube, das ist ein Eigenschutz von ihr. Das ist ihr noch nicht mal so bewusst, dass sie das... Sie tut das halt auch sehr schnell ab und redet da eigentlich von sich aus gar nicht. Ach so. Sie hat mich zu Anfang immer gefragt, was das ist und hat sich erkundigt. Und also da hat sie schon sehr viel Information eingeholt. Aber sie hat Angst vor den Details dieses Themas. Genau. Ja, und sie, wenn ich sage, ich bin jetzt auch schlapp, ich möchte jetzt schlafen, oder dann ist es erst so, sie versteht es dann. Verstehen ist falsch, aber sie will es halt nicht wahrhaben. Ne? Oder wenn ich halt breche, oder das sind halt alles dann so, ja. Fühlst du dich dann in der, wie lange läuft die Beziehung schon? Wir gehen jetzt erst im 3. Monat, also ist noch alles sehr frisch. Fühlst du dich dann manchmal ein bisschen einsam in der Beziehung, wenn sie so reagiert? Nee, ich kenn's ja nicht anders. Weil alle so reagieren. Ja. Es gab nie jemanden in deinem Umfeld, der da so Verständnis für hatte? Für dich? Oder der sich sehr intensiv mit dir auseinandergesetzt hat? Doch, das schon. Meine beste Freundin, die sagt halt auch oder hat gesagt, ich verstehe dich. Aber so wirklich geglaubt habe ich das nie. Du wirkst auch so klar. Die Entscheidung ist für dich gefallen, ne? Genau. Da würde kein Mensch jetzt mehr dich zulabern können. Oder was heißt zulabern? Dich umstimmen können. Gar nicht. Das ist für dich. Und wenn ich das Mädel vor mir gehört habe, dann ganz ehrlich, ich würde dir das einfach so gerne abnehmen. Und weiß ich nicht, das ist so schlimm für mich. Ich sehe meine Krankheit zwar, aber ich finde andere Päckchen viel, viel schlimmer. Das ist schon erstaunlich, dass du das sagst. Mit einer Krebserkrankung, deiner Leukämieerkrankung. Ja. Du sagst, du hast keine Angst vor dem Tod. Doch, das schon. Also ich habe Angst, nicht zu wissen, was danach kommt. Ob danach überhaupt was kommt. Also ich bin nicht sehr gläubig. Mhm. Und hast du Angst vor dem Sterben? Vor dem Sterbeprozess, ja. Ja. Weißt du, wie man bei deiner oder mit deiner Erkrankung in der Regel stirbt? Kann man das sagen? Nee, Also ich habe natürlich Freunde durch ein Netzwerk, auch im Internet, gefunden und auch in Klinikaufenthalten, die Freundschaft, die da entstanden ist. Und natürlich hat man da auch schon welche verloren. Mhm. Aber das ist alles individuell, was da passiert ist. Hast du denn für deine so letzte Zeit noch, hast du dir was vorgenommen oder möchtest du dir noch Wünsche erfüllen? Ja, das hört sich jetzt sehr doof an, weil das alles so frisch ist, aber ich würde schon ganz gerne meine Freundin heiraten. Ja, ich finde nicht, dass sich das doof anhört. Ja, weil das 3 Monate erst sind und das ist für manche ja mein Gott, aber das ist so schon das Höchste, was ich gerne, ja. Weiß deine Freundin das? Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Mhm. Wie alt ist denn deine Freundin? Du bist 24, wie gesagt. 31. Ja. Das wäre so die Krönung für dein Leben und das Schönste, was du... Das wäre so der Abschluss. Mhm. Ja. Mensch, Jennifer, ich bin hin und her gerissen zwischen Traurigkeit und großem... Ach, gar nicht. Nein, doch. Ja, und großen Respekt. Schluck's runter. Ja. Nein, aber ist doch normal. Aber Respekt auch. Ich finde ich finde deine Einstellung so respektabel. Und ich glaube, alle Menschen würden sich wünschen, wenn sie in eine solche Situation irgendwann kommen, auch zu einer solchen Einstellung zu gelangen. Weil einem das Leben und das Restleben vereinfacht. Ja, das stimmt. Oder gibt es dann, aber es gibt auch andere Momente. Du hast gerade gesagt, es gibt auch depressive Schübe bei dir. Ja, natürlich. Das heißt, da kommt dann doch die Traurigkeit. Nicht die Traurigkeit, aber die Wut. Also ich stelle mir nicht mehr die Frage, warum ich? Mhm. Das ist Quatsch, die kann mir sowieso keiner beantworten. Mhm. Aber einfach die Wut, nichts mehr tun zu können. Mhm. Das ist so. Natürlich, wie gesagt, eine Chemo kann ich machen. Mhm. Aber was bringt es mir? Sie heilt dich ja eben nicht. Eben. Mhm. Und das ist Fakt. Mhm. So. Ertappst du dich denn dennoch manchmal dabei, dass du sagst, ich könnte, was ich alles so in meinem Leben sonst noch so machen könnte, ich habe 3 Ausbildungen und alles geht jetzt nicht. Ja, klar. Mhm. Klar. Ich kann auch viele Sachen einfach nicht aufgrund dessen, weil ich einfach zu schwach bin. Ja. Ich habe einen kleinen Hund, der will immer raus und das mache ich auch alles. Also ich gebe mir meine Aufgaben, aber ich überfordere mich halt auch ganz oft. Mhm. Ja. Hast du alles das, was dann am Ende sein wird, schon geregelt? Beerdigung? Ja. Also ich habe schon meinen Sarg ausgesucht, da, wo ich bestattet werden möchte. Wie sieht der Sarg aus? Oh, der ist so toll. ja, der ist weiß. Weiß lackiert. Mhm. Ist ein ganz massives Holz. Ich weiß nicht, es hat so einen ganz komischen Namen, ist ja auch egal. Und ich stehe so auf Türkis, also das Innenfutter ist Türkis. Mhm. Und das ist halt total toll. Mhm. Toll halt. Das heißt, du warst bei einem Bestatter und hast dir diesen Sarg ausgesucht. Genau. Da gibt es so ein Paket wie bei McDonald's. Und das kann man sich so Pakete aussuchen und dann habe ich mir halt so ein Paket ausgesucht. Da sind halt dann verschiedene Sachen dabei, wie Trauerkarten noch, die werden dann, ne, und so halt ein Grabstein und was da drauf kommt und Was für ein Grabstein soll das werden? Wie soll ich das erklären? Also, ja, ganz normal, also so ein Stein. Ganz normaler Stein, genau. Und was soll das? Auf der Seite habe ich wie so ein kleines Vögelchen drauf und einfach nur mein Name. Nur der Name, sonst gar nichts? Nein, das ist ja schlimm, wenn man vom Friedhof geht und man sieht dann da, von 1985 bis, das ist doch Quatsch. Und die Trauerfeier, wie soll die ablaufen? Nicht schwarz. Mhm. Also schon bunt und meine Lieblingsmusik einfach. Und was ist deine Lieblingsmusik? Jewel. Ah. Ja. Die soll dann da laufen. Genau. Mhm. Ich glaube, dass du großen Eindruck gerade bei den Menschen machst, Jennifer. Ja, weiß ich nicht. Doch, bitte? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß das. Okay. Ich weiß das. Ich glaube, dass alle dich ganz toll finden. Dankeschön. Mann, ich freue mich so, dass wir beide uns mal kennengelernt haben. Ja, dito. Mann. Weißt du, mich fragen oft immer so die Leute, Mensch, wie schaffst du das bloß? Da sind immer so traurige Themen. Und dann sage ich immer, das schaffe ich deshalb, weil ich auch so tolle Leute kennenlerne, wenn auch nur übers Telefon. Und du bist so eine Frau. Dankeschön. Die für mich eine ganz große Bereicherung ist, dich kennengelernt zu haben, wirklich. Von der Einstellung, da kann ich mir eine dicke Scheibe von abschneiden. Schleim mich. Nein, lass es mich doch sagen. Ich muss es doch gar nicht sagen. Ich meine es ja ernst. Danke. So, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir, dass du deine Liebste heiraten kannst. Bald. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und dass das noch ein tolles Hochzeitsfest wird. Ich hoffe. Ein rauschendes Fest. Ja, natürlich. Alles Liebe. Klar. Alles Gute. Dankeschön. Mach Jennifer, gut. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Magda, 65. Guten Morgen, Magda. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen, Magda. Ja. Grüß dich, ich bin noch ganz fertig von deinem vorherigen Telefonat. Das war beeindruckend, ne? Oh Gott, das ist ein zauberhaftes Mädchen. Mit 24. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Magda, ja. Du bist 2-3 Jahre älter, aber... ja, aber... du hast dich zu dem Thema auch gemeldet. Ich habe mich zu dem Thema gemeldet. Das ist nicht so dramatisch wie bei dem jungen Mädel. Mhm. Aber ich war 38 Jahre lang Schauspielerin, Theaterschauspielerin. Ah. Und ich habe hab mir sehr erkämpft. Meine Mutter war sehr dagegen und so. Das war mein Lebenstraum und ich habe es auch bekommen. Mhm. Warst du in einem festen Theater? Bist du so in Ich war in festen Theater, aber immer gewechselt, so nach 5-6 Jahren. Da wollte ich ja dann auch ein bisschen mehr Geld verdienen und wollte weiter. Ja. Und dann habe ich das auch geschafft und das ging 30 Jahre lang gut. Nur im 35. Jahr wurde ich gefeuert von einem neuen Intendanten und der kann dich feuern, ohne dass er das begründet. Da kriegst du zwar eine Abfindung, aber du stehst halt da. Mhm. Mit 50 ist es ganz schwierig, dann ein anderes Engagement zu kriegen. Aber ich hatte Glück. Ich hatte einen in Stuttgart jemanden, der mir Stückverträge gab immer wieder. Ja. Und also Stückverträge, das heißt man dann für ein einzelnes Stück? Ein einzelnes Stück, dann ist wieder eine Pause und dann musst du dich weiter bewerben und das Arbeitsamt ist hinter dir und es ist also wahnsinnig anstrengend und dann habe ich diese Stücke durchgezogen, habe auch Riesenrollen da gespielt und es hat mir auch Spaß gemacht zunächst, bis es anfing, mich fürchterlich anzustrengen, weil ich leider auch unter Depressionen, ich habe das ich habe einen Neurologen, der sagte mir, das hätte ich geerbt, weil meine Mutter hat sich das Leben genommen, da war ich 27 und ich habe da auch immer ein bisschen zu tun gehabt, aber ich habe das immer durch meinen Beruf habe ich das geschafft. War das ernstes Theater, was du gespielt hast, oder Boulevardtheater? Alles. Alles, was gut und teuer ist. Also von Shakespeare bis zur Komödie irgendwas. Ja, Musical, Kiss Me Kate, My Lady, so. Alles was du willst. Und wie ist es heute? Heute, ja, finster. Und dann habe ich also ein Freilichtengagement gekriegt. Das war im Jahr, 2000. Und da bin ich zusammengeklappt, weil da konnte ich nicht mehr. Und da habe ich mich selber in eine Psychiatrie eingewiesen. Und da haben die also an mir dann verschiedene Tabletten ausprobiert und ich hatte immer nur Angst, dass sie mich nach 2 Monaten nicht wieder weglassen, weil ich da wieder in Stuttgart 3 Stücke hatte. Mhm. Und sie haben mich gelassen, aber es ging mir natürlich schlecht, aber sie haben mir den habe ich mir selber gesucht, einen Psychotherapeuten an die Hand gegeben. Wie viele Jahre hast du denn da noch gespielt? Ich habe dann noch 2 Jahre gespielt. Ach so, und das heißt aber jetzt dann schon 8 Jahre nicht mehr. Jetzt 8 Jahre. Du hast angerufen, weil du es aufgegeben hast, nochmal auf die Bühne zu gehen? Ja, das auch. Und weil es ist so, ich weiß nicht recht, was ich wie ich weiterkommen soll. Ich habe viele Freunde verloren, die natürlich, ich war mit Schauspielern befreundet, logisch, die dann in den verschiedenen Städten jetzt sitzen. Ich habe noch so zwei Kontakte zu zwei jüngeren Schauspielern. Das heißt, das Leben ist einsam? Absolut. Mhm. Du hast keinen Partner? Nee. Lebst alleine? Ja. Mhm. Und kaum Menschen um dich herum? Nee. Und der Beruf, den du offensichtlich sehr geliebt hast, der ist auch weg? Ja. Und den kannst du auch nicht mehr ausüben. Das Blöde ist, dass also ich durch diese Medikamente ich so Aussetzer habe, wenn ich Text mir geben muss. Mm, mm. Ist denn durch die Medikamente zumindest gegeben, dass die Depression im Griff ist? Auch nur zum Teil. Es kommt auch immer wieder und ich war auch schon bei zig Therapeuten, dann hat die AOK mich in eine Klinik geschickt, da war ich auch in so einer Gruppentherapie, was aber überhaupt nicht mein Ding ist. Und wie aktiv bist du denn da in dem Ort oder in der Stadt, wo du wohnst? Überhaupt nicht. Das ist vielleicht der Fehler, ne? Ja. Also du sitzt immer zu Hause? Ja. Du machst deine Spaziergänge vielleicht mal, wenn überhaupt? Ja, ein bisschen. Und ich habe meine Katze, die ich versorge. Mhm. Was machst du den ganzen Tag? Du, lesen, Fernsehen. Und so weiter. Ja, und dann halt telefonieren. Mit wem? Mit den paar Freunden, die mir geblieben sind, also in allen Ecken von Deutschland. Kommst du denn finanziell einigermaßen über die Runden? Ja, die Rente ist zwar nicht üppig, aber sie geht. Ja, da müsste man ja genau da ansetzen, wo das Manko ist, nämlich dass du in irgendeiner Weise in Kontakt, du bist ja eine sehr kommunikative Frau. Ja, klar. Merke ich, und du wirst durch deinen Job, den du so lange ausgeübt hast, natürlich auch trainiert. Ja. Du hast doch bestimmt auch neben dem Theater noch andere Interessen. Ja. Oder? Das hat vor alles miteinander vermengt. Mhm. Ich habe so Chansons, wir haben so, das nennen wir Tingeln, also Chansons gesungen und mir zusammengesucht, Tucholsky und was alles. Und das war mein Hobby. Lebst du in einer großen Stadt? Nee, in einer kleinen. Ach so. Ja. Und, aber eben auch da, also in so einem Fall denke ich immer so nach, was kann man machen? Man muss irgendwo hingehen, wo Menschen sind. Und sei es ein Chor. Ich weiß nicht, wenn du gerne singst. Ja, ich habe furchtbar gern gesungen. Ja, sowas zum Beispiel. Im Chor, da hat man eine feste Gemeinschaft, die kennt man, die Leute, und man geht jede Woche zweimal zum Singen, oder man geht einen Schwimmkurs, oder ich weiß es nicht, was dir so zusagt. Da gibt es ja eine ganze Menge, nur mit dem Ziel, dass man irgendwo hingeht, dass man in eine Szenerie hineinkommt, wo Menschen sind, und man mit den Inhalten, mit denen man die Menschen sich doch beschäftigen, mit denen, dass man da auch was mit anfangen kann, und dass die einem Spaß machen. Ja, ja. Weil das Fatale ist natürlich, wenn du so ein bewegtes, auch interessantes Leben hattest, dass du völlig wirklich in einer Finsternis versinkst und in deiner Wohnung sturzunglücklich wirst. Ja. Und bist du denn so körperlich noch fit und agil? Nee, das kommt noch dazu, dass ich durch diese Medikamente irrsinnig zugenommen habe. Also ich wurde unter anderem hauptsächlich über mein Äußeres engagiert, würde ich sagen. Na gut, aber du kannst noch gehen, du kannst rausgehen. Naja, das kann schon. Ich laufen kann ich noch. Also aber ich bin keine Bühnenschönheit mehr. Na gut, davon musst du dich auch, glaube ich, dann verabschieden. Ja, das muss ich loslassen. Ja, das war auch mein Thema bei dir. Genau, du musst da musst du loslassen. Ja. Und wenn du in einen Chor gehst, da musst du nicht mehr wie eine Primadonna aussehen, sondern du musst Spaß am Singen haben. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Hast recht. Magda, da musst du noch was machen. Das sind alles noch wertvolle Jahre, die du hast. Die darfst du nicht einfach so vertrödeln zu Hause. Ich hatte auch, bis vor 2 Jahren hatte ich halt eine sehr liebe Freundin, die war so, ja, wir waren so, wie Zwillinge. Und die war 20 Jahre älter und die ist mir gestorben. Das ist natürlich dann ein großer Schicksalsschlag, wenn man einen nahen Menschen hat und der weg ist. Ja, und der habe ich auch, also ich habe dann die Polizei geholt und das war alles fürchterlich. Mhm. Die wohnte auch da bei dir in der Nähe? Die wohnt auch in diesem Ort hier und ich habe eigentlich jeden Tag telefoniert und dann war sie eines Tages so komisch und da bin ich um ihr Haus geschlichen und habe geguckt, ob Licht ist oder nicht oder wie oder was und habe noch einen Tag, was ich mir also sehr vorwerfe, gewartet und dann habe ich die Polizei gerufen und da war sie tot. Mhm. Ich habe sie gar nicht mehr gesehen. Wie hast du denn diese Freundin damals kennengelernt und wo? Die war auch hier engagiert. Ach so, die ist nur viel früher raus, ach so, weil sie 20 Jahre älter war als ich. Mhm. Und da haben wir uns ja gesucht und gefunden. Das war also ein zauberhafter Mensch. Also, das ist natürlich sehr traurig, dass die Dame verstorben ist. Aber ich glaube trotzdem, dass du gute Chancen hast, durch deine Art auch wieder nette Menschen kennenzulernen. Du musst nur auf die Menschen zugehen. Die, ja. Die flattern nicht zu dir in die Wohnung rein. Ja, hast du recht. Ja, das, man muss immer aktiv sein. Und man, vor allen Dingen, glaube ich, muss man da auch sehr tapfer sein, weil du wirst da auch viele Misserfolgserlebnisse erleben. Mhm. Das wird nicht gleich sofort funktionieren. Aber, nee, nee. Aber du musst es machen. Ja. Da sollen noch schöne 20, 25 Jahre vor dir liegen. So viele. Ja, klar, mindestens, Magda. Ja. Hat mich gefreut, dass du angerufen hast. Ja, ich mach danke was, dir. Mach was. Bleib nicht immer zu Hause sitzen. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich. Ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte. Das gebe ich gerne zurück. Tschüss, Magda. Tschüss. Ciao. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe aufgegeben und möchte folglich gerne mit Leuten reden, die aufgegeben haben. Aufgrund einer schweren Erkrankung. Die eine klare Meinung formulieren für sich und ihr Schicksal, also wie die Jennifer das gerade gesagt hat. Die aufgegeben haben, vielleicht wegen vieler Schicksalsschläge oder einer Sucht oder aus Einsamkeit auch, vielleicht weil einfach keine Liebe mehr stattfindet und man keine Liebe mehr finden kann. Also wenn ihr darüber gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit der Samantha oder Samantha, 18 Jahre, guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Sprichst du es, wie spricht man es aus? Samantha? Ja, genau. Samantha. Aber kannst du auch einfach Sam sagen. Ich sag mal Samantha, finde ich schick. Klingt gut. Okay. Samantha, du bist 18 Jahre alt. Auch genau. Sehr jung noch, so wie vorhin unsere Caro, die 19 ist. Und du sagst auch schon, ich habe aufgegeben. Ja, eigentlich wegen auch einer Erkrankung. Erzähl. Was für eine Erkrankung ist das? Ja, sag mal so, das ist bei mir Multiple Sklerose. Ja. Und die habe ich damals kurz, also 10 Tage nach meinem 16. Geburtstag, habe ich davon erfahren. Mhm. Und am Anfang war es eigentlich am schlimmsten. Da hatte ich 2 Schübe, wo ich ins Krankenhaus musste. Und jetzt halt momentan der 3. Mhm. Wo ich dann auch sage, es gibt gar keinen Grund mehr daran zu glauben, dass wirklich noch Medikamente auf den Markt kommen. Ja, wie sieht denn dein derzeitiger Gesundheitszustand aus? Beschreib das mal. Kannst du, oder die Frage konkret, du kannst noch alles sehen, du kannst gucken. Gucken ja, aber schlecht. Ja. Weil MS ist ja eine, ich glaube MS sagt man, das ist die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Genau. Die sich ganz vielfältig bemerkbar macht. Kannst du gehen? Schlecht. Wie kannst du denn gehen? Ich laufe am Rollator. Ah ja. Erzähl mir noch weitere Merkmale bei dir, die aufgetreten sind durch die Schübe. Also es ist eigentlich, entweder sind die Augen, es sind die Hände, die zittern ohne Ende, oder die Beine, die zucken, wie weiß ich nicht was, wo mein Freund dann auch sagt, er ist alles in Ordnung und so. Weil, oder ich kippe einfach mal mindestens einmal im Jahr einfach so um, wo ich dann wirklich ja, vielleicht eine Minute oder so ohne Bewusstsein bin. Das heißt, du kannst gar nicht so alleine irgendwie rausgehen? Das ist zu gefährlich? Also rausgehen ja, nur ich sollte aufpassen, mit was für ein Wetter das ist. Warum? Also besonders bei starker Sonne oder sowas sollte ich aufpassen. Ach so. Oder eine Mütze oder sowas aufziehen. Also weil die Sonneneinstrahlung die Krankheit fördert oder die... Kann man... Ist schon fördernd. Ach so, wusste ich nicht. Ah ja, Du bist dann immer wieder in Krankenhäusern? Ja, mehr beim Neurologen und so was alles. Und was machen die dann mit dir, wenn du so einen Schub bekommen hast? Also wenn ich einen Schub habe, so wie ich das jetzt zum Beispiel habe, ich war jetzt letzte Woche Donnerstag war ich beim Neurologen und der sagte, du brauchst Cortison. Und nimmst du das dann? Ja, dafür muss ich dann ins Krankenhaus. Und ich hatte gefragt, ja, wie lange denn? Der so, ja, eine Woche. Ich sag, letztes Mal haben sie mir gesagt, eine Woche, ich war 3 Wochen da. Der so, ja, das müssen die sagen, der so, brauchst Cortison. Ist ja, ist in Ordnung. Dann fragt er mich auch, ja, wo willst du hin, nach da oder nach da? Ich sag, ich will nach da. Weil ich da halt dann besser mit den Ärzten klarkomme und den anderen Patienten. Ja, und er sagt dann, ja, Cortison, dann nach deine Medikamente. Und da habe ich auch noch gesagt, jetzt vergiss die Medikamente. Bitte? Ich habe auch noch zu ihm gesagt, vergiss die Medikamente. Hilft das Cortison denn bei dir? Hilft. Aber? Ja, nur danach halt wieder, wenn ich zu Hause bin, erstmal wieder die Umgebung und so weiter alles. Mhm. Weil im Endeffekt ist das Einzige, was mir jetzt wirklich zu Hause hilft, sind eigentlich die Tiere, die ich hier habe. Was hast du denn für Tiere? Katzen, ein Meerschweinchen und zwei Kaninchen. Oh ja, das ist ja schon ein ganzer Zoo zu Hause. Ja, kann man sagen. Nochmal zu der Erkrankung kurz gefragt, Samantha. Diese Schübe, wie lange halten die ungefähr an? Ja, das kann man so und so sehen. Es kommt drauf an, wie schnell ich im Krankenhaus bin. Und wie schnell ich da Cortison bekomme. Achso, in dem Moment, wo du Cortison bekommst, ist der Schub unterbrochen. Sagen wir so, es kämpft gegen den Schub. Ja. Also der Schub, wenn du nicht gleich ins Krankenhaus kommst, kann dann ein paar Tage dauern. Es kann auch Monate sein. Und erst wenn du Cortison bekommst, dann ist es etwas gebremst, sagen wir so. Ja, es verschwächt sich langsam. Mhm. Kannst du denn das Cortison vertragen? Vertragen, ja. Ja. Und wenn das Cortison abgesetzt wird, kriegst du dann auch andere Medikamente? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Ja, wenn ich dann wieder zu Hause bin und überhaupt, da kriege ich dann auch im Krankenhaus dreimal die Woche halt eine Spritze, damit das auch noch mitarbeitet. Verstehe. Und dieser Schub, wie merkt man denn das, wenn jetzt plötzlich ein Schub kommt? Also ich sag mal so, es sind verschiedene Merkmale. Entweder das Knie schlägt durch, man kippt um oder halt, so wie ich das jetzt momentan habe, dass ein Bein hinterher zieht oder die Augenschmerzen oder die Kopfschmerzen gefördert werden. Verstehe. So, nun ist MS, es ist eine Autoimmunerkrankung. Genau. Ne, sagt man. Oder ist, was sagt man hier, es ist so. Aber man sagt, dass fast alle Autoimmunerkrankungen auch immer viel mit der Psyche zusammenhängen. Insofern finde ich das so interessant, wenn du sagst, ich bin zu Hause und mir hilft am meisten. Wir reden über die Medikamente und plötzlich sagst du, aber mir helfen am meisten meine Tiere. Oder ich habe am meisten Spaß an meinen Tieren. Ja. Das finde ich interessant. Würdest du so weit gehen und sagen, dass du dich wirklich wohlfühlst, so so mit den Tieren zusammen zu sein? Ich sag mal so, besonders mit unserer ältesten Katze. Ja. Weil sie ist, seitdem ich die Krankheit habe, muss die wirklich jeden Abend bei mir im Bett schlafen. Ja. Wo sie dann, denke ich mal, von ihrer Seite her sagt, da muss ich aufpassen. Ja, ja. Ja. Das ist eine gute Medizin, glaube ich. Ja, ist beruhigt. Du hast aber einen Freund. Ja. Das war jetzt ein zögerliches Jahr. Ja, Freund, Verlobten, kann man sehen, wie man will. Ja. Läuft es nicht so gut im Moment? Ja, doch, nur er ist sich momentan noch ein bisschen unschlüssig mit Krankenhaus und so was alles. Ja, weil er hatte vorher noch nie eine Freundin, die halt krank war. Wie lange seid ihr denn ein Paar schon? Fast 8 Monate. Ach so. Und du hast die Sorge, dass er nicht so richtig mit deiner Erkrankung umgehen kann? Ja, er sagt mir zwar immer, er kann's, aber ich will halt erst Beweise. Verstehe ich. Würde ich auch so sehen. Weil ich will erst wirklich sehen, von wegen, wenn ich im Krankenhaus liege, kann es. Genau. Also Worte sind die eine Sache, Taten sind wichtiger, ne? Ja. Ja. Aber, was ich finde, Samantha, das ist eine schwere Erkrankung, die du hast. Und das ist eine teuflische Erkrankung, wirklich. Ich habe in meinem Umfeld auch immer wieder Menschen gehabt, die diese Erkrankung haben. Und weiß so ungefähr, was das bedeutet. Mhm. Aber man kann ja viel machen. Und man darf, das Allerschlimmste, was man machen kann, ist eine Haltung zu entwickeln und sich aufzugeben. Dann hat die Krankheit über dich gesiegt. Ja, weil ich muss mal so sagen, es liegt ja nicht nur an den Medikamenten oder sowas, sondern es waren zwei Ex-Freunde, die haben mir wirklich schon das Gefühl gegeben, komm, du bist aber nichts mehr wert, also mach, was du willst, setz die Medikamente ab, von mir aus stirbst du auch daran oder irgendwie sowas. Und das ist halt das, was mich runterzieht. Mensch, das würde mich auch runterziehen. Aber weißt du, sei froh, dass du diese Menschen los bist, denn die haben ja dann ihr wahres Gesicht gezeigt. Wenn man eine Freundin so behandelt in einer ernsten Situation, wenn man krank ist, dann ist ja kein Pfifferling wert, dieser Freund, diese Freunde. Deswegen bin ich froh, dass ich den jetzigen hab. Ja, dass du den jetzigen. Weil der mich immer wieder aufbaut. So, das doch. Und hast du auch noch andere so Freunde oder Freundinnen um dich herum? Ja, mein besten Freund. Ja, und die anderen haben sich alle so ein bisschen abgetrennt, seitdem ich die Krankheit habe. Und der beste Freund, wie lange seid ihr beste Freunde? Ich würde jetzt 19, ich glaube seit 8 bis 9 Jahren. Ach so, ja gut, das ist eine solide Beziehung. Ja. Und der steht zu dir und der besucht dich auch im Krankenhaus und das ist alles normal. Ja. Ja, wirklich? Der hat mich damals auch aus dem Krankenhaus mit seinem Opa abgeholt und so was. Ja, aber guck mal, das ist doch alles toll. Da kann man sich doch alles, da kann man sich doch dran freuen an solchen Sachen. Was ist denn mit deinen Eltern eigentlich? Meine Mutter unterstützt mich, wo sie kann. Wohnst du noch bei deiner Mutter? Ja. Ja. Und dein Vater? Ich sag mal so, mein Vater verachtet mich eigentlich eher. Aber nicht wegen der Erkrankung? Wegen der Erkrankung und wegen meinem jetzigen Freund. Der verachtet dich wegen deiner Erkrankung? Ja, er hatte die ersten 1,5 Jahre oder so, hat er wirklich gesagt von ihm, ja, ich bin da, hier und da. Jetzt hat er halt letztes Jahr im Dezember oder November hat er geheiratet. Und da hieß es dann von wegen, hat er sich Silvester nochmal bei mir gemeldet, also per SMS. Hat er nur frohes neues Jahr gewünscht und dann hieß es gar nichts mehr. Auch ein schlechter Charakter, dein Vater. Ja. Muss man so sagen, auch wenn es dein Vater ist. Ja, weil er verachtet mein Freund, obwohl er derjenige ist, der mich in dem Moment aufbaut, wenn es mir schlecht geht. Also ich gebe dir wirklich recht, das sind natürlich Schläge, die man erstmal verkraften muss, wenn man aus dem nahen Umfeld so bescheuerte Reaktionen erfährt. Aber da muss man sehen, dass man das nicht an sich herankommen lässt, sondern nur die guten Seiten an sich herankommen lässt, die guten Dinge, nämlich deine Mutter zum Beispiel oder deinen Freund oder deinen besten Freund und deine Tiere, dass man das Positive sieht und nicht die schlimmen negativen Sachen, weil was will man sich damit beschäftigen? Die ziehen einen ja nur noch weiter runter und da kannst du nichts mehr dran ändern. Ja, aber ich muss so sagen, mein Freund hat eigentlich auch Seiten aus mir hervorgebracht, die habe ich selber noch nie gesehen. Ich habe nicht verstanden. Als er im Krankenhaus war. Sag nochmal, habe ich nie verstanden. Ich sag, mein Freund hat ziemlich viele Seiten an mir hochgezogen, wo ich selber so gesagt nie dran geglaubt habe. Zum Beispiel? Weil er war jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch im Krankenhaus, ja. Musste operiert werden. Und ich bin ja eigentlich so mit Rollator und so fort. Und ich hatte meinen Rollator halt, war aber bei ihm waren nicht dabei. Ja, und dann hieß es, mit dem Auto können wir hinfahren, aber die ganze Strecke durch ein Krankenhaus muss er laufen. Da hat er auch gedacht, von wegen, nee, das kannst, ich weiß nicht, ob du das wirklich kannst. Und da habe ich nur gesagt, lass mich machen. Wenn ich mich hinlege, lege ich mich hin. Dann stehe ich wieder auf. Und halt geklappt? Ich sag mal so, es hat eigentlich sehr gut geklappt. Ja. Weil ich habe mir eigentlich nur Ziel im Kopf gesetzt, ich will zu ihm. Also hat er die Kräfte aktiviert in dir? Ja, er hat es auch so weit gebracht, dass ich gesagt habe, jetzt im September will ich Medikamente abbauen. Also so absetzen, weil wir eigentlich auf eine Schwangerschaft planen. Also Samantha, ich glaube, der Satz, ich habe aufgegeben, den darfst du nicht über dein Leben schreiben. Du hast nicht aufgegeben. Da ist noch viel zu viel Hoffnung und viel zu viele gute Leute um dich rum. Na, ich würde sagen, mein Freund. Genau. Ja, und der ist eigentlich ein Hauptthema. Genau. Und sein Sohn. Ja. Also ich wünsche dir, Samantha, dass natürlich lange, lange, lange keinen Schub kommt, dass du diese Krankheit ist so merkwürdig. Ich habe da, wie gesagt, in meinem Umfeld so komische Sachen erlebt, dass Leute, die sehr schwer angeschlagen waren, dann doch nach einer gewissen Zeit sich wieder gut berappelt haben. Die wurden dann nicht so ganz gesund, aber die dann doch wieder relativ normal leben konnten. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und vergiss die negativen Erfahrungen mit den Menschen. Die musst du abhaken. Und konzentrieren. Also mein Vater. Ja, zum Beispiel, ja. Das ist das Schlimme, glaube ich. Aber dennoch, guck auf die netten und guten Menschen um dich herum. Die wollen für dich Gutes und das ist für dich auch gut. Liebe Samantha, alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Arndt, der erste Mann heute, oder? Ja, Arndt, 50, guten Morgen. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Arndt. Freut mich, dich mal wieder zu sprechen. Also, ich habe aufgegeben. Ja. Warum? Warum? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so einiges, wo ich aufgegeben habe. Aber was mich am meisten schmerzt, aufgegeben zu haben, ist, dass ich, so wie das im Moment aussieht, oder eigentlich auch schon seit längerem, dass es so aussieht, als wenn ich keine Beziehung mehr haben werde, bis an mein Lebensende. Wie lange bist du? Wie weit noch weg ist, aber. Ja, wie lange bist du noch so? Bist du denn schon solo? Ja, also, mancher wird jetzt drüber lachen. Ich bin also seit 7 Jahren alleine. Ja. Naja, lachen würde ich darüber nur nicht. Ja, es gibt Leute, die sind sicherlich schon länger allein. Die sind natürlich dann Ja, gut, aber 7 Jahre ist ja schon auch eine ganz, ganz schön lange Zeit. Ja, es ist eine lange Zeit. Hast du denn in diesen 7 Jahren auch viel unternommen, um eine Frau kennenzulernen? Anfangs schon. Aber jetzt der Gedanke, dass da nichts mehr passiert, dass das die Trennung damals dann, wo ich eigentlich schon, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe schon kurz nach der Trennung gedacht, dass das wahrscheinlich das letzte Mal war, dass ich eine Beziehung hatte. Ich frage mich nicht, wieso ich da schon daran gedacht habe. Das ist aber komisch. Aber das hat sich eigentlich jetzt durch die ganze Zeit hindurch bestätigt. Wie war das früher, als du ein junger Mann warst? Ging das relativ schnell, dass du wieder eine Frau gefunden hast? Oder ja gut, ich bin jetzt nicht so der Superfrauentyp. Ja. Ich habe mir immer schwer getan. Das hat immer ein bisschen gedauert. Ja. Die Beziehungen, die ich hatte, waren dann natürlich ein bisschen länger. Die längste war 10 Jahre. Mhm. Hab mich dann von dem Mädel getrennt, weil ich mit ihrer Eifersucht nicht mehr klarkam. Also kann man sagen, eigentlich normal ist das bei dir so gelaufen. Ja. Also kein Womanizer, aber auch nicht so ganz Mauerblümchen, so die normale Mittel. Ja, ein bisschen schüchtern halt. Bisschen schüchtern. Warst du denn jetzt in den letzten 7 Jahren mal in eine Frau verliebt zumindest? Und nein. Nein, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Also rückblickend, ich wüsste nicht. Gut, es waren ein paar Affären dabei. Abenteuer. Hast du denn Sex ab und zu? Ja, das letzte Mal war letztes Jahr. Aber das habe ich dann nach relativ kurzer Zeit dann auch wieder abgebrochen, weil ich weiß nicht, meine Emotionen haben nicht mitgespielt. Ich irgendwie. Also eine reine Sexbeziehung, das reicht ja nicht aus. Du möchtest schon eine richtige Beziehung haben. Ich wäre gerne mit dem Herzen, aber ja. Das heißt, da ist viel Einsamkeit bei dir. Ja, und eine große Sehnsucht nach einer richtigen Beziehung, nach Vertrauen, Innigkeit, Herzlichkeit, Zärtlichkeit und auch Sexualität. Allerdings. Mhm. Was machst du vom Beruf? Du, ja, was mache ich beruflich? Ich habe eigentlich gar keinen festen Job mehr seit 4 Jahren. Ja. Ich hatte mal Automechaniker gelernt. Ach so. Und kommst aber so über die Runden oder schwierig im Moment? Ja, schwierig. Ich habe einen Nebenjob, den ich natürlich angemeldet habe und da schlage ich mich halt so durch. Hast du denn einen Freundeskreis oder bist du auch eigentlich viel alleine, wenn du dann Freizeit hast? Ja, ich habe einen Freundeskreis. Aber? Ja, jetzt mal ausgerechnet der Akku von meinem Telefon schlapp. Ich merke, es klackt immer. Ja, es klackt. Ja, das ist... ja gut, ich versuche es mal. Ja. Ja, ein Freundeskreis sicherlich. Ich kenne eine ganze Menge Leute. Ich habe früher hier, wo ich wohne, in der Gegend in der Disco gearbeitet, an der Tür. Achso, ja gut, dann kennst du ja wirklich ganz viele Leute. Ich kenne also wirklich viele Leute, aber ja gut, die haben sich natürlich alle weiterentwickelt. Mhm. Sie waren alle jünger als ich. Mhm. Das war sowieso immer so eine Sache. Ich kam gut klar mit Jüngeren. Ja, aber das bedeutet, dass du wirklich so in der Freizeit, Samstag, Sonntag, wenn man frei hat, Wochenenden, dass du da alleine bist? Ja, ich bin alleine. Und gehst auch nicht mehr aus? Na, ich habe keine Lust dazu alleine. Ich kann mich da selber schlecht motivieren. Ich würde mich gerne lieber mit Leuten verabreden, aber es gibt niemanden, der mich mal anruft und mal fragt und mal sagt, willst du mal rausgehen? Und ich will auch nicht hinter anderen hinterherrennen, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich würde mich vielleicht auch... Man ist lästig oder sowas, ja klar. Mhm. Aber ist natürlich eine fatale Situation. Du bist erst 50 Jahre alt, du hast die Sehnsucht danach, du musst ja was unternehmen. Du kannst ja jetzt nicht da sitzen und Trübsal blasen. Das geht ja nicht. Ja, eigentlich nicht. Das geht nicht. Das heißt, du musst dir irgendwelche Strategien überlegen, dass du, auch was ich vorhin schon mal sagte, ich habe zu Marc da, dass du unter Leute kommst. Ja, ich habe es mitbekommen. Also, dass andere Leute dann so, also auch jetzt zum Beispiel die Samantha, die hat ja trotz ihrer recht schweren Erkrankung ist eigentlich noch voller Hoffnung. Ja, genau. Ja, also ich habe schon manchmal gedacht, Mensch, wenn ich mal nur halb so gut drauf wäre wie die. Ja, aber würdest du denn sagen, dass du auch an Depressionen leidest? Ja, ach definitiv. So, ich bin auch in Behandlung eigentlich deswegen, ach so. Aber es geht irgendwie überhaupt nichts voran. Okay, dann verstehe ich das. Dann ist es natürlich noch schwieriger, ja. So initiativ zu werden. Denn wenn man depressiv ist, hat man keine Lust auf Initiativen. Man hat nur mal Phasen, wo es einem gut geht, wo man dann mal was unternimmt, aber dann, wenn es mal wieder soweit ist, dann sitzt man einfach nur da, ja, und genau, sieht nichts. Und es bringt ja auch nichts, wenn man, wenn man schlecht drauf ist und rausgeht, dann hat man ja auch, das strahlt man ja aus und hat ja gar keinen Mumm, jemanden anzusprechen und auf jemanden zuzugehen. Arndt, die Sendung ist vorbei. Ich möchte aber gern, dass wir dich nochmal anrufen. Vielleicht kann man den einen oder anderen Rat, können wir dir noch geben. Mhm. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Alles klar, Jürgen, danke. Sehr gerne, tschüss Arndt, ciao. Ja, ciao. So, ihr Lieben, das war's von uns für heute in der Technik Nami Strack. Morgen sind wir wieder da und dann mit einer freien und offenen Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir hier. Ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.